we are continuing like we promised you yesterday. Hey, wir machen weiter, wie wir dir gestern versprochen haben. Do you know, for me, one of the best stories how we so easily judge wrong is in the Samuel. Für mich ist eine der besten Geschichten, wie wir so schnell falsch urteilen, Samuel. Now, Samuel was for me one of the greatest prophets. Samuel war für mich einer der größten Propheten. I mean, he was so accurate that the Bible says not one of his words fell to the ground. Ich meine, er war so genau. Die Bibel sagt uns, dass keines seiner Worte auf den Boden fiel. Yet he judged wrong. Und dennoch urteilte er falsch. God told him go and anoint the next king. He thought it was everybody except David. Als Gott ihm sagte, dass er den nächsten König salben soll, da urteilte er falsch. Er dachte an alle anderen außer an David. So what did God say? Also was sagte Gott? Every Christian probably knows this verse. Jeder Christ kennt vermutlich diesen Vers. God looks at the heart, but man looks on the outside. Gott schaut auf das Herz, aber Menschen schauen auf das Äußere. So, you've been surrounded by people your whole life. Du wurdest dein ganzes Leben von Menschen umgeben. That saw a certain you. Die ein gewisses Du sahen. Me too, we all are. Ich auch, wir alle. They saw the Reinhard that's outward. Sie sahen Reinhard, das Äußere. Do you know, I'm doing the very best I can. Ich mache mein Bestmögliches. Not to see people according to the flesh. Die Menschen nicht nach ihrem Fleisch zu sehen. You know, I just take them for what they are and I believe in their potential. Ich nehme sie als das, was sie sind und ich glaube an ihr Potenzial. Do you know, listen to this. Hör zu. Many years ago, about 20 years ago. Vor vielen Jahren, vor 20 Jahren. We went through a very difficult time. Gingen wir durch eine sehr schwierige Zeit. And people did everything to destroy our reputation. Und die Menschen versuchten alles, um unseren Ruf zu zerstören. And Debbie watched a movie about the birth of Jesus. Debbie sah einen Film über die Geburt von Jesus. And how Mary got pregnant with the Holy Spirit. Und wie Maria vom Heiligen Geist schwanger wurde. And something struck Debbie in this movie that she told me. Und etwas fiel in ihr in diesem Film auf, wie sie mir erzählte. That in reality the divine conception of Mary completely destroyed her reputation. Dass in der Realität die göttliche Empfängnis von Maria ihren Ruf vollkommen zerstört hat. There was a daughter of a high priest. Da war die Tochter eines hohen Priesters. And she got pregnant out of wedlock. Und sie wurde schwanger außerhalb der Ehe. And here is what Debbie struck. Und folgendes fiel Debbie auf. Debbie, God never defended her reputation. Gott verteidigte nie ihren Ruf. So here's what happens. Folgendes passierte. Whatever way people see you, don't defend your reputation. Don't worry about it. Wie auch immer die Menschen dich sehen, verteidige nie deinen Ruf. Mach dir darüber keine Sorgen. Now, listen to what I always have prayed for, probably about maybe more than 40 years, since I was a teenager. Hör zu, was ich immer gebetet habe, während ungefähr 40 Jahren, seit ich ein Teenager bin. I always prayed, Lord, if there are things in my heart that need to change, please show them to me. Ich betete immer, Gott, wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die verändert werden müssen, zeige sie mir bitte. I really want to see them. Ich will sie wirklich sehen. Your word is a light. Let it shine in my heart. Dein Wort ist ein Licht. Lass es in meinem Herzen leuchten. Your word is a sword. Let it pierce my heart. Dein Wort ist ein Schwert, das mein Herz durchbohrt. You are consuming fire, Dill. I want you to show me the things in my heart. Du bist ein verzehrendes Feuer. Ich will, dass du mir die Dinge meines Herzens zeigst. And then I continue to pray this. Und weiter betete ich folgendes. If I'm deaf and can't hear you, then use somebody else. Wenn ich taub bin und dich nicht hören kann, dann gebrauche eine andere Person. Speak to me in a dream. Sprich zu mir in einem Traum. Use one of the people that walk with me to come and speak to me. Right, I perceive this in your life and that's not good. Benutze eine der Personen, die mit mir gehen, dass sie zu mir kommen und sagen, Reinhard, ich glaube, dies oder das in deinem Leben ist nicht gut. So I'm always welcome when people who love me talk to me, say, Reinhard, I perceive this needs to change. Leute sind mir immer willkommen, die mir sagen, Reinhard, ich glaube, dass du hier etwas ändern musst. But there is a huge difference with people who love you tell you that an area needs to change. Aber da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Menschen, die dich lieben und dir sagen, dass dieser Bereich geändert werden muss. And people who tell you what and who you really are. Und Menschen, die dir sagen, was und wer du wirklich bist. You know, people will call you a weakling, people will call you this, people will call you many things. Menschen werden dich ein Weichei nennen, Menschen werden dich das nennen, Menschen werden dich viele Dinge nennen. Do you know what I did? Weißt du, was ich tat? I did just like Saul. did. Ich tat genau das gleiche, was Saul tat. When he was criticized, the Bible says he acted like he did not hear them. Als er kritisiert wurde, so erzählt uns die Bibel, reagierte er, als ob er sie nicht hören würde. So I let people to be completely free in how they see me. So lasse ich Menschen vollkommen frei, wie sie mich sehen wollen. I don't need to defend myself. Ich muss mich nicht selber verteidigen. I will not give it any attention. Ich werde dem keine Beachtung schenken. Because if I give attention to how others see me, that's exactly how I will become. Denn wenn ich Beachtung schenke, wie andere Menschen mich sehen, dann werde ich genauso werden. How does life like this even make sense? Wie macht ein solches Leben überhaupt Sinn? But so many people that I know, they are so concerned about how others see. Doch so viele Menschen, die ich kenne, sind so besorgt darüber, wie andere sie sehen. Listen. Hör zu. I'll tell you a secret of my marriage. Ich erzähle dir ein Geheimnis aus meiner Ehe. It's been a friction. It's not now, but it has been a friction in the past. Es gab Reiberei, nicht jetzt, sondern in der Vergangenheit. How little I worry how people see me. Wie wenig es mich kümmerte, wie Menschen mich sahen. Do you know, the moment I come into the house, in dem Moment, in dem ich in das Haus komme, I will put on the T-shirt and shorts. Ziehe ich die Shorts und das T-Shirt aus. All day long. Den ganzen Tag. In Guyana, where we used to live, in Guyana, wo wir wohnten, where it was hot all year round, war es das ganze Jahr über heiß. The moment I came into the house, I took all my clothes off and walked around in the underwear. In dem Moment, in dem ich in das Haus kam, zog ich meine Shorts und mein T-Shirt aus und ging in meiner Unterwäsche umher. And Debbie always said, und Debbie sagte immer, you can't do this. Du kannst dies nicht machen. Everybody knows you here. You have an important place. Jeder kennt dich hier. Du bist an einem wichtigen Ort. I said, it's my house. I can dress how I like. Just you and me at home. Ich sagte, es ist mein Haus. Ich kann anziehen, was ich mag. Du und ich sind zu Hause. One day. Eines Tages. You heard a loud shout. Hörte ich einen lauten Schrei. Because we lived in an apartment building on the sixth floor. Wir lebten in einem Apartmenthaus auf der sechsten Etage. And people from the other balcony across the street, they shouted, Pastor Reinhardt, hey! Und Menschen auf dem anderen Balkon von gegenüber riefen, Pastor Reinhardt, hey! And I was in my underwear sitting on the balcony playing cards with Debbie. Und ich saß in meiner Unterwäsche auf dem Balkon und spielte Karten mit Debbie. And Debbie said, you see? Und Debbie sagte, siehst du? I said, baby, I really don't care how people see. Ich sagte, Baby, es kümmert mich wirklich nicht, was Menschen sehen. They can take photos and post them all over Instagram and say we saw Rand in his underwear. I can't care less. Sie können Fotos machen und diese überall auf Instagram posten und schreiben, Reinhard in seiner Unterwäsche. Ich interessiere mich dafür nicht. There are so many people. Es gibt so viele Menschen, who have completely adapted a wrong lifestyle against their conscience. Die einen total falschen Lebensstil angenommen haben, entgegen ihrem Bewusstsein. Just because they care about how people see them. Nur weil sie sich Sorgen machen, wie Menschen sie sehen. Don't do that. Mach das nicht. Be honest and be real to yourself. Sei ehrlich und echt dir selber gegenüber. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.